danke schön, danke sehr. Es ist vorbei, jetzt geht nichts mehr. Dieser Abend war sehr schön, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Mal habt ihr mit dem Fuß gewippt, dann seid ihr wieder ausgetickt. Mal habt ihr ganz schön laut geklatscht und wir haben euch voll gequatscht. Ihr wart ein klasse Publikum, doch unsere Zeit ist leider um. Unsere Uhr ist abgelaufen, lasst uns zur Bar und einen saufen. Dankeschön, danke sehr, es ist vorbei, jetzt.